All right, thank you for that warm welcome. Danke für dieses schöne Willkommen heißen von mir. Man, it's great to be here tonight. Es ist schön, heute hier zu sein. In the house of the Lord. Im Haus des Herrn. There's a lot of people here. Sind viele Leute da. I thought everybody was on vacation. Sie haben gedacht, alle sind schon auf Urlaub. Is it raining somewhere? Okay. Regnet irgendwo. All right, so let's pray for the message. Lass uns für die Botschaft beten. Lord, I thank you tonight. Herr, danke für heute Abend. You are in control. Dass du alles unter Kontrolle hast. You know what's best for us. Und du weißt, was am besten ist für uns. And we look to you tonight, Lord. Und wir schauen zu dir heute, Herr. And we want to hear from you. Und wir wollen von dir hören. We want to be healed by you. Wir wollen von dir geheilt werden. We want to know a thought that's higher than us. Und wir wollen Gedanken kennen, die höher sind als wir. We want to see far, Lord. Und wir wollen weit sehen, Herr. Eyes of vision. Wir wollen Augen mit Vision haben. And Lord, we are dependent on you tonight. Und wir sind von dir abhängig, Herr. Thank you. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. All right, so if we could turn to Genesis. Wenn wir 1. Mose aufschlagen. And this is of course the fall of Adam. Und das ist natürlich der Sündenfall von Adam. And you can learn a lot in this chapter. Und man kann in diesem Kapitel sehr viel lernen about us. Über uns. It's very exposing. Es exponiert viele Dinge. So, let's start with verse 8. Lass uns mit Vers 8 beginnen. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Which chapter? Chapter 3. Also Kapitel 3, Vers 8. Das heißt Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Then the Lord called to the man. Und Gott, der Herr, rief den Menschen and said to him, und sprach zu ihm, where are you? Wo bist du? It's funny that God would ask questions. Es ist interessant, dass Gott solche Fragen stellt. When he knows already the answer. Wenn er schon die Antwort weiß. But that's what's so beautiful here. God is not, he's not asking the question because he's curious. Und das ist aber so schön hier, dass Gott nicht die Frage stellt, weil er jetzt neugierig ist. He wants to involve the man. Er möchte den Menschen involvieren. And he's actually asking him, why are you here? Und er fragt ihn eigentlich, warum bist du hier? Or actually, why are you where you are? Oder beziehungsweise, warum bist du dort, wo du bist? Why have you moved? Warum hast du dich wegbewegt? Then he asks him another question. Und dann fragt er eine andere Frage. Where are we? Yeah, in verse 9. Then the Lord God called to the man and said to him, oh, excuse me. Let's read verse 10. And he said, I heard the sound of thee in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid myself. Das sagte er, Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. And God said, who told you that you are naked? Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? What a question. Who told you? Was für eine Frage. Wer hat dir das gesagt? And this is, I believe, in my counseling experience, it's been very short. Und das ist in meiner Seelsorgeerfahrung, die jetzt bis jetzt noch kurz ist. Is one of the devil's greatest weapons against the believer. Und das ist aber eine der größten Waffen des Teufels gegen den Gläubigen. God's response, his question was a response to Adam's condition. Die Frage Gottes war eigentlich eine Antwort auf die auf den Zustand von Adam. Actually, Adam's evaluation of his condition. Oder eigentlich die Beurteilung von Adam von seiner eigenen Situation. It's like how, who told you this? Also, wer hat dir das gesagt? How did you get this equation of yourself? Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen für dich selbst? That you are naked. Dass du nackt bist. For your equation, the equation that you've come up with, denn diese Schlussfolgerung, mit der du da, die du jetzt hast, it has moved you, hat dich wohin bewegt? Away from me, nämlich weg von mir. And this is Satan's greatest weapon. Und das ist die größte Waffe von Satan. is to get the believer to move. Ist es, dass den Gläubigen dazu bringt, sich wegzubewegen. He gets the believer to move by getting him occupied with his condition. Und bringt den Gläubigen damit dazu, sich wegzubewegen, indem sich überbeschäftigt mit seiner eigenen Situation. His fallen condition. Und mit seiner gefallenen Situation. And this is what he does. He wants to move the believer. Und das ist das, was tut. Möchte den Gläubigen bewegen. God wants us to stay in his rest. Und Gott möchte aber, dass wir in seiner Ruhe bleiben. But Satan tries to provoke us to get us to move out of rest. Aber Satan provoziert uns, damit wir uns aus dieser Ruhe wegbewegen. And he wants us to move in the flesh. Und möchte, dass wir uns im Fleisch bewegen. That is our own strength, the old sin nature. Das ist unsere eigene Kraft, die alte Sündennatur. Meinen Zustand zu analysieren. Schau mich an. I am naked. Ich bin nackt. And analyze and examine. Und analysiere und bewerte. And try to understand what is wrong with me. Und versuchen zu verstehen, was da nicht stimmt mit mir. And he does this to wear out the believer. Und tut das, den Gläubigen müde zu machen. If he can get the believer focused on his condition. Wenn das nur schafft, den Gläubigen dahin zu bringen, dass sich auf seine Situation konzentriert. Then he can get him to live in lies. Und dann bringt ihn dazu, in Lügen zu leben. And create images like these lies, false perceptions. Und schafft solche Bilder wie diese Lügen, so falsche Beobachtungen. He wants distorted images created in the soul. Möchte solche Vorstellungen und Bilder in unseren Seelen schaffen. Because we examine and examine our condition. Also oder verzerrte Bilder in unseren Seelen schaffen. And these images, they don't show us a true image. They're lies. Und diese Bilder zeigen uns nicht die Wahrheit, sondern sie sind Lügen. They're distorted images. Sie sind verzerrte Bilder. And we get used to them. Und wir gewöhnen uns an sie. It's kind of like, I don't know if you, when you're a kid, if you had like a house of mirrors around your where you lived. Also ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel Kinder wart, ob ihr da so ein Lachkabinett in eurer Gegend habt. Like they have one in the Prada, it's a house of mirrors. Also so ein, wie sie im Prater haben, wo lauter Spiegel drin sind. It's a place where you can go and all the mirrors are twisted and bumpy and. Das ist eben so ein Ort, wo du hingehen kannst und da sind die ganzen Spiegel so verbogen. You go with a friend that you can really mock and you take him and put him in front of the mirror. Du kannst mit deinem Freund da hingehen und dich wirklich über den lustig machen, stellst ihn da vor den Spiegel. His head is, you know, about 4 feet long. Und sein Kopf ist da 4 Fuß lang. Looks like an alien. Schaut aus wie ein Alien. You have a good time. Und du hast aber eine gute Zeit. But it's different when those mirrors are in the soul. Aber es ist was anderes, wenn diese Spiegel in der Seele sind. He wants to wear us out. Und möchte uns ermatten. And in doing this, he wants to separate us from the only relationship where we can really know ourselves. Und indem das tut, möchte uns trennen von der einzigen Beziehung. I don't remember. This, can someone help? That was a long time ago. Wo wir uns wirklich selbst kennen können. That was a long time ago. But this is the weapon of Satan, is to get the believer in self introspection. Aber das ist die Waffe Satans, dass den Gläubigen dazu bringt, dass nur mehr auf sich selbst schaut. And to create these lies. Und diese Lügen schafft. And they become in some of us so a part of us. Und in manchen von uns werden die so ein Teil von uns. That we relate to them. Dass wir uns auf sie beziehen. We just, if an event, if something happens in our life, up comes this mirror. Und wenn irgendetwas passiert in unserem Leben, dann kommt sofort dieser Spiegel hoch. This is who I am. Das ist das, wer ich bin. I know what to expect. Ich weiß, was ich erwarten kann. I don't expect. Ich erwarte nicht viel. And we actually even predict, because of these evaluations, we predict our future. Und wegen dieser eigenen Beurteilungen sagen wir eigentlich schon unsere eigene Zukunft voraus. God can't use me. Gott kann mich nicht verwenden. Here comes that mirror of myself. Da ist schon wieder dieser Spiegel von mir selbst. God doesn't really care about me. Gott sorgt sich nicht wirklich mich. God doesn't know me. Gott kennt mich nicht. And we predict our future sometimes. We say it will always be like this. Und wir sozusagen sagen unsere Zukunft voraus. Wir sagen einfach, das wird immer so sein. And I wonder if God doesn't say to us, where are you? Und ich frage mich, ob Gott nicht zu uns sagt, wo bist du? Why are you where you're at? Warum bist du dort, wo du bist? And what was the other question? Who told you that? Und wer hatte das gesagt? Because you cannot separate who we are. Denn du kannst nicht trennen, wer wir sind. From a relationship. Von dieser Beziehung. And God longs for it. Und Gott sehnt sich danach. Now, I don't know if have any of you seen this movie called The Beautiful Mind? A Beautiful Mind. Hat irgendjemand von euch den Film gesehen, A Beautiful Mind? Anybody seen this movie? It was a good movie, huh? Es war ein guter Film. It's probably my wife and I's favorite movie. Das ist, glaube ich, unser Lieblingsfilm von meiner Frau und mir. Saw a lot of similarities. Wir haben viele Ähnlichkeiten gesehen. She saw me a little bit like this guy, and she's like the wife. And sie hat mich ein bisschen so gesehen, dieser Mann. Thanks. Und sie ist mehr so wie die Frau. No, but it's a beautiful story. Aber es ist eine wunderschöne Geschichte. True story. Eine wahre Geschichte. It's about a man. His name was John Nash. Und es geht um einen Mann. Er hieß John Nash. And he was an incredible. He was a genius. Und er war ein Genie. He was in mathematics in Mathematik and economics. Und in Wirtschaft. And he ended up winning the Nobel Prize. Und er hat den Nobelpreis gewonnen. But this story is incredible. Aber diese Geschichte ist unglaublich. Because it catches you so off guard. Weil es dich so überrascht. The movie just kind of starts, you're oh, this is cool, you know. Das fängt einfach so an und denkst, ja. And you believe that you're in reality. Und du glaubst, dass du in der Realität bist. He goes to school, Princeton University. Er geht und studiert in Princeton University. He has really, you know, they're kind of crazy friends, but they're supportive friends. And er hat so ein bisschen verrückte Freunde, aber die unterstützen ihn auch. Everything's pretty much normal here. Und du denkst dir, eigentlich ist alles ziemlich normal. And then all of a sudden the movie takes this twist. Und dann plötzlich gibt es so eine Wendung in dem Film. And then all of a sudden you realize that I am in the mind of John Nash. Und plötzlich erkennst du, dass du eigentlich dich in den Gedanken von diesem John Nash befindest. I am seeing life through his eyes. Ich sehe das Leben durch seine Augen. And what's even more weird is that und was noch eigenartiger ist, it's not really reality. Dass es nicht wirklich Realität ist. He suffers from schizophrenia. Er leidet an Schizophrenie. And he's constantly struggling between reality and delusion. Und er kämpft ständig mit zwischen Realität und Scheinwelt. Yeah, and it kind of spoke to me of although I don't suffer from schizophrenia. Und, obwohl ich jetzt nicht an Schizophrenie leide, aber some people would argue with that. Also okay. Manche Leute würden da vielleicht drüber My streiten. My wife would go, Meine Frau wird vielleicht sagen, naja, ich bin mir nicht so sicher. I made sure she wasn't here tonight, so I could say that. Aber ich bin sicher gegangen, dass sie heute nicht da ist, damit But ich das sagen kann. But you see a person who's paralyzed in their thoughts. Aber du siehst einfach eine Person, die in ihren Gedanken gelähmt ist. And who wants to get out. Und die raus möchte. And John Nash, he was an examiner. He was a mathematician. Und dieser John Nash war ein Mathematiker, ein Prüfer. So you see him constantly thinking, calculating. Also du siehst ständig, wie er nachdenkt und rechnet. Examining. Und Dinge überprüft. But still suffering in his thoughts. Aber immer noch leidet in seinen Gedanken. And they look like painful thoughts. Und es painful thoughts. Wirkt so, als wären das sehr schmerzhafte Gedanken. But to me this speaks of a little bit how it is what I just spoke about the flesh. Aber für mich spricht es ein bisschen davon, was ich vorher erwähnt habe vom Fleisch. How the fall has made us insecure. Wie der Sündenfall uns unsicher gemacht and hat. Satan uses the bait of the flesh. Und Satan verwendet den Köder des Fleisches, to cause us to try to figure out our condition. Um uns dazu zu bringen, dass wir selbst versuchen, unseren Zustand zu beurteilen und versuchen dann aus dem rauszukommen und zu beurteilen. And like John Nash, that mathematician, und wie John Nash, dieser Mathematiker, to reckon and reckon and reckon and calculate. Und immer wieder nachdenkt und rechnet, till we get out. bis wir endlich rauskommen. But we find out that we can't get out. Aber wir finden heraus, dass wir nicht raus können. It's like a bottomless pit. Das ist so wie ein bodenloses Loch. Introspection, they're like bottomless thoughts. Das ist zu sehr in sich gekehrt sein. Das ist wie ein Selbstanalyse. Selbstanalyse ist wie so eine bodenlose Grube. And it brings anxiety and despair. Und es bringt Angst und Verzweiflung. But there was a good ending to this story. Aber da gibt's ein gutes Ende zu der Geschichte. It's a story. It reminds me a lot of the prodigal son. This story. Und diese Geschichte erinnert mich sehr an den verlorenen Sohn. Because like the prodigal son story, it's not really about the prodigal son. Weil wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn geht's da auch nicht eigentlich um den Sohn. It speaks more about the father. Sondern es geht mehr um den Vater. This story of a beautiful mind. Und diese Geschichte von Beautiful Mind. To me spoke more about his wife. Hat für mich eigentlich ist mehr um seine Frau gegangen. Even than about him. Mehr als um ihn. Because it was so, it's a love story. She stood by him. Weil es ist eine Liebesgeschichte und sie ist wirklich bei ihm. Tried to help gewesen. Him sort through his constant scrambled. That was a good one. Thoughts. Sie ist ihm beigestanden und hat einfach versucht, ihm wirklich da durchzuhelfen durch seine verworrenen Gedanken. And she knew his misery, she knew his condition, but she stuck with him. Und sie hat um seinen Zustand gewusst und sein, ja, wie es ihm gegangen ist, aber sie ist bei ihm geblieben. This is like a movie review, right? Das ist jetzt seine oh my gosh, I didn't realize this. I gave it a 4.5 stars. No. All in this quick, okay? Okay, but anyway, at the end of this movie, aber am Ende dieses Films, he goes and to get his Nobel Prize. Geht hin, um seinen Nobelpreis zu holen. It's a little bit Hollywood, okay? It's a little bit foofy. Das ist natürlich schon ein bisschen Hollywood-mäßig. Okay. But he gives this end speech. Aber er gibt diese Ansprache am Schluss. I won't tell the whole thing, because I'll be here for 5 hours. Ich werde nicht das Ganze erzählen, weil sonst sind wir hier 5 Stunden lang. This is what he said. He said, I have believed in numbers. Aber er hat gesagt, ich habe an Zahlen geglaubt. In equations and logic that leads to reason. Rechnungen und Logik, die einfach zu Wahrheit führen, führen. But I have made the most important discovery of my career. Aber ich habe die wichtigste Entdeckung meiner Karriere gemacht. And it is only in the mysterious equation of love. Und die ist nur in der geheimnisvollen Rechnung der Liebe. That any logic or reason can be found. Dass nur dort Logik und Vernunft gefunden werden kann. His introspection brought him to emptiness. Und seine Selbstanalyse hat ihn zu Leere gebracht. Examining brought him nowhere. Alles sein sich mit sich selbst beschäftigen hat ihn nirgendwo hingebracht. Und das hat die Dinge nur noch komplizierter gemacht. Aber es war die Liebe seiner Frau, die ihn da rausgebracht hat. And his wife gave him a better equation. Und seine Frau hat ihm eigentlich bessere Rechnungen gegeben. A love that it defined him. Eine Liebe, die ihn dann definiert hat. It gave his life definition so he could stand up. Und die seinem Leben Definition gegeben hat, damit er dann aufstehen kann. And see out this hole. Und aus diesem Loch heraussehen konnte. And God wants us to live by a higher thought. Und Gott möchte, dass wir von höheren Gedanken leben. He wants his thoughts towards us to give us a different equation. Und er möchte, dass seine Gedanken uns gegenüber uns eine andere Rechnung geben. And the thing that gives me peace in my anxious thoughts. Und die Sache, die mir Frieden gibt in meinen ängstlichen Gedanken. Like it says in Psalm 94:18. Wie es im Psalm 94:18 heißt. It says when the multitude of anxious thoughts overwhelm me. Wenn die Menge der ängstlichen Gedanken mich überwältigen. The only thing sometimes is that he knows me. Das einzige, was manchmal über ist, dass er and mich kennt. And he's the only one who has the right to examine those deep things. Und er ist der Einzige, der das Recht hat, diese tiefen Dinge zu überprüfen. Now actually what's so interesting is that we cannot truly examine ourselves. Und was so interessant ist, ist, dass wir uns nicht selbst wirklich überprüfen können. We cannot really know our faults. Wir können nicht wirklich unsere Fehler kennen. We cannot accurately know them. oder nicht genau sie kennen. And if we go to 1 Corinthians 4:4. Und wenn wir zu 1. Korinther 4:4 gehen. Paul says an interesting thing. Sagt Paulus eine interessante Sache. He was being, people were trying to evaluate his ministry. Leute haben versucht, seinen Dienst zu beurteilen. And to get him to try to inspect everything. Und haben versucht, ihn dazu zu bringen, dass er alles jetzt also überprüft. To catch him. Um ihn zu, and he zu says, erwischen. He says in verse 3 of chapter 4. Vers 3 von Kapitel 4. But to me it is a very small thing that I should be examined by you. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Or by any human court. Oder von einem menschlichen and Gericht. That word in the Greek actually means man's day. Und das bedeutet eigentlich menschlichen Tag. Man has a court. Der Mensch hat ein Gericht. And it's not really our court. Und es ist aber eigentlich nicht unser Gericht. Then he says, in fact, I do not even examine myself. Und dann sagt er, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. I am conscious of nothing against myself. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Yet I am not by this acquitted. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. But the one who examines me is the Lord. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. And what Paul was saying was this. Und was Paulus sagte, war folgendes. Look, you want to evaluate my ministry. Ihr wollt meinen Dienst beurteilen. As far as I know, I am completely okay. I have not done nothing wrong. Soweit ich weiß, bin ich in Ordnung. Ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. As far as I know. Soweit ich weiß. I don't know everything. Aber ich weiß nicht alles. And I do not want to get into introspection. Und ich möchte jetzt nicht mich selbst beurteilen. I don't want to rest in the confidence. Ich möchte jetzt auch nicht in der Zuversicht mich ausruhen. That I should judge. Dass ich das richten sollte. But my evaluation comes from the Lord. Aber meine Beurteilung kommt vom Herrn. And that is the final answer. Und das ist die letztendliche Antwort. And God makes my judgment. Und Gott richtet mich. And I cannot sit here. Und ich kann nicht hier sitzen. And be introspective. It's time for ministry. Und also hier sitzen nur und mich mit mir selbst beschäftigen, sondern es ist Zeit für Dienst. And the Lord was his judge. Und der Herr war sein Richter. And the judge of his conscience. Und der Richter seines Gewissens. And this is we cannot evaluate ourselves. Und wir können uns selbst nicht beurteilen. As soon as we try to, we find out that we're in a big mess. Und sobald wir das versuchen, finden wir nur heraus, dass wir uns in großen Schwierigkeiten because befinden. It is not actually in us to be able to evaluate ourselves. Weil es nicht in uns liegt, dass wir das können, uns selbst zu beurteilen. In Psalm 19:12. Im Psalm 19:12. It says, what does it say? Who can discern his errors? Wer kann seine Fehler sehen? Okay. Verirrungen, wer bemerkt sie? Who can discern his own errors? Wer kann seine eigenen Verirrungen? The answer is no one. Niemand ist die Antwort. No one can discern their own errors. Niemand kann seine eigenen Verirrungen and then he says, bemerken. Equip me of secret faults. Equip me of secret faults. Von verborgenen Sünden sprich mich frei. Lord, I cannot see all of it. Herr, ich kann nicht alles sehen. You have to bring it to the light. Du musst es zum Licht bringen. You have to put it on my conscience. Du musst es in mein Gewissen geben. But I don't want to try to figure it all out. Aber ich möchte nicht selbst versuchen, das alles herauszufinden. How can I know the depths of my heart? Wie kann ich die Tiefen meines Herzens erkennen? Jeremia 17:9 sagt, the heart is desperately wicked. Das Herz ist böse. Who can know it? Wer kann es kennen? And how can I examine myself? Und wie kann ich mich selbst überprüfen? With a deceitful heart. Mit einem verirrten Herzen. It's impossible. Es ist unmöglich. I will only become more deceived and more deceived. Ich werde mich nur immer selbst mehr betrügen und mehr betrügen. And tricked by my own thoughts. Und betrogen von meinen eigenen Gedanken. And just add to the deception. Und noch dazufügen zu dieser ganzen Verirrung. We cannot see everything inside. Wir können nicht alles sehen, was drinnen ist. Examine all of our faults. Und wir können auch nicht alle unsere Fehler beurteilen. It's like in John 4:10. So wie in Johannes 4:10. With the woman at the well. Mit der Frau am Brunnen. And that well was a picture of her soul. Und dieser Brunnen war ein Bild von ihrer Seele. And the Lord asked her, draw some water for me. Und der Herr sagt zu ihr, gib mir da Wasser, gib mir and zu trinken. In verse 10 she said, und dann in Vers 10 sagt sie, you do not have anything to draw the water out with. Du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. And the well is very deep. Und der Brunnen ist sehr tief. The well is very deep. Der Brunnen ist sehr tief. And it's so deep, you can't really see much of anything sometimes. Und es ist so tief, dass man manchmal gar nichts sehen kann. It's dark down there and es ist murky. Dunkel da unten. And maybe you see a few things kind of floating around on the surface. Und vielleicht sieht man an der Oberfläche so ein paar Dinge herumschwimmen. That you can kind of make out. Die man vielleicht irgendwie identifizieren but kann. But all the water underneath. Aber das ganze Wasser drunter. And who knows what's down there? Und wer weiß, was da unten probably ist? Scary things. Wahrscheinlich scary things. Wahrscheinlich schreckliche Dinge. If you saw them, you would, you know, pass out. Also wahrscheinlich, wenn du sie sehen würdest, würdest du in Ohnmacht fallen. But the well is deep. Aber der Brunnen ist tief. And God says, I know how to draw the well out. Und Gott sagt, ich weiß, wie ich das Wasser hervorholen kann. What's impossible for you, I can do it. Was unmöglich für dich ist, das kann ich tun. And he draws from that well, knowing what's in there. Und er zieht Wasser aus diesem Brunnen heraus, wissend, was da drinnen ist. And God says, I don't want you to go around playing in that well. Und Gott sagt, ich möchte nicht, dass du da rumgehst und spielst mit playing in that well. Und in diesem Brunnen spielst. When I was a kid, there were like these sewer pools in the countryside. Wie ich ein Kind war, da waren diese Kläranlagen. Yeah, and we were told not to play there. We didn't also know what it was. Diese Kläranlagenbehälter, die waren da halt am Land und uns wurde gesagt, dass wir dort nicht spielen somehow sollen. Somehow we were like just stupid rednecks and we didn't know. Wir waren einfach halt so ein bisschen dumm und haben nicht gewusst. There were a lot of frogs and stuff down there and we always chasing frogs. Und da waren viele Frösche dort und wir haben immer diese Frösche gefangen. But you should not go in there. You know? Aber du solltest da nicht reingehen. And my friend went right in there. Und mein Freund ist da einfach hinein. And then I realized why we shouldn't go in there. Und dann habe ich erkannt, warum ich da nicht hineingehen sollte. He smelled for hours. Weil er hat dann stundenlang noch gestunken. But God doesn't want us to go in that well. Aber Gott möchte nicht, dass wir in diesen Brunnen gehen. You cannot figure it out. Du kannst es nicht herausfinden. You just get more confused. Sondern du wirst nur noch mehr verwirrt. But what is, like I said, what frees us is that God knows me. Aber was uns frei macht, ist, dass Gott uns kennt. He knows. It's a simple thought, but it's a freeing. It frees me. Es ist ein einfacher Gedanke, aber der macht mich frei. He knows all these difficulties. Er kennt alle diese Schwierigkeiten. He knows that the well, what's down there, is complex. Und er weiß, dass der Brunnen und was da unten ist, ist sehr kompliziert. It's too complex for me to figure out. Und zu kompliziert für mich, dass ich es herausfinden kann. But he loves me anyways. Aber er liebt mich trotzdem. And this is what we're not used to. Und das ist das, woran wir uns noch nicht gewöhnt haben. That, God knows us completely as we are. Dass Gott uns komplett total kennt, so wie wir sind. He knows what's in that well. Und er weiß auch, was in diesem Brunnen ist. Yet he's still around. Und trotzdem ist er noch immer da. This is somehow the human cannot equate knowledge and love together. Und das ist was ein Mensch sich nicht so ausrechnen kann, dass dieses Wissen und die Liebe trotzdem zusammen sind. Und ich glaube, dass beim Sündenfall das getrennt worden ist. Also, so wie wenn der Adam so zerspalten worden wäre. And he forgot that knowledge and love are together. Und er hat vergessen, dass dieses Wissen und Liebe zusammen sind. And he tried to figure himself out apart from love. Und er hat versucht, sich selbst herauszufinden oder kennenzulernen, unabhängig von der Liebe. But God through the cross, it says in 85:10, Psalm 85:10. Aber Gott am Kreuz, und da heißt es im Psalm 85:10. That loving kindness and truth have kissed each other. Dass Wahrheit und Liebe sich geküsst haben. God has brought, brought those back together in Christ. Und Gott hat diese zwei wieder zusammengebracht in Christus. God doesn't want me to know myself outside of a relationship, outside of love. Und Gott möchte nicht, dass ich mich selbst kenne, außerhalb dieser Beziehung mit ihm und außerhalb von Liebe. Because he knows I'll get lost. Weil er weiß, dass ich sonst verloren wäre. And he knows I'll probably fly right over into that well. Und er weiß genau, dass ich wahrscheinlich dann einfach wieder in diesen Brunnen hineinfall. But it's God, who defines me. Aber es ist Gott, der mich definiert. Not my equations about myself. Das sind nicht meine Rechnungen über mich selbst. To reckon and figure myself out. Und wo ich versuche, mich selbst zu beurteilen und alles herauszufinden. It's God who defines me. Sondern Gott, der mich definiert. And he says, it's my responsibility to search your heart. Und er sagt, es ist meine Verantwortung, dein Herz auszuforschen. Come to me, I will search your heart. Und komm zu mir und ich werde dein Herz erforschen. Because I know all those thoughts inside. Denn ich kenne all diese Gedanken in dir drinnen. I know it all. Ich kenne sie alle. And so God, this is how God deals with us. Und so ist Gott mit uns. And it's only until that we really understand that he knows us. Und es ist erst, bis wir wirklich verstehen, dass er uns kennt. That we could say such a prayer, God, search my heart. Dass wir so ein Gebet sagen können, Gott, erforsche mein Herz. Because that is a courageous prayer. Denn das ist ein mutiges Gebet. I mean, David, he killed the lion, he killed the bear. Also David hat den Löwen getötet und den Bären. And it took a lot of courage. Und das hat viel Mut gebraucht. But to say to God, search my heart. Aber zu Gott zu sagen, erforsche mein Herz. I think that takes a lot of courage. Ich glaube, das braucht viel Mut. But God knows me. Aber Gott kennt mich. It says in 1 Corinthians 13:12 that he knows me fully. Und es heißt in 1. Korinther 13, 12, dass er mich voll kennt. And he wants to define me. Und dass er mich definieren möchte. And that's it. Das war's. Am I too short? All right, let's pray. Lass uns beten. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. That you know our thoughts from afar. Dass du unsere Gedanken schon von der Ferne kennst. We thank you that you can really understand what's going on inside. Und wir danken dir, dass du wirklich verstehen kannst, was innen drinnen And when we look inside, und wenn wir hineinschauen, and we get scared, und wir uns fürchten, we get confused, und verwirrt werden, by our own condition, durch unseren eigenen Zustand, you say, "Don't look there." Dann sagst du, schau nicht dorthin. Let me look there. Lass mich dorthin schauen. And I will draw from the well. Und ich werde aus diesem Brunnen Wasser hervorziehen. And I will heal you. Und ich werde dich heilen. I will change the mirrors of your soul. Ich werde diese Spiegel deiner Seele verändern. That have been distorted. Die so zerstört worden sind, verzerrt worden sind. By pain. Durch Schmerz. And a bad self-image. Und durch ein schlechtes Selbstbild. And I will redefine you. Und ich werde dich neu definieren. According to my standards. Nach meinem Standard. And Lord, that's what we need tonight. Und Herr, das brauchen wir heute. And this gives us rest. Und das gibt uns Ruhe. I don't have to strive. Ich brauche nicht kämpfen. I just have to trust. Ich muss einfach nur vertrauen. And trust that you'll handle, the things inside. Und darauf vertrauen, dass du dich um diese Dinge innen drinnen kümmerst. We thank you, Lord Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus. And maybe there's someone here tonight, und vielleicht ist jemand hier heute, that doesn't know the Lord. Der den Herrn nicht kennt. Oh, the Lord knows you. Aber der Herr kennt dich. He created you. Er hat dich geschaffen. He saw you when you were formed in your mother. Er hat dich gesehen, wie du geformt worden bist in deiner Mutter. He created you for a purpose. Und er hat dich für einen bestimmten Zweck geschaffen. He created you not to walk around, not knowing. Und er hat dich nicht geschaffen, um herumzugehen und nicht zu wissen. Confused. Und verwirrt zu sein. But he created you for himself. Sondern er hat dich für sich selbst geschaffen, to know you. Um dich kennenzulernen. He wants to know you tonight. Er möchte dich kennen. So maybe say this prayer with me. Vielleicht sag dieses Gebet mit mir. Lord Jesus. Herr Jesus. I want to know you. Ich möchte dich kennen. As you know me. So wie du mich kennst. I want to know this love. Ich möchte diese Liebe kennen. That redefines me. Die mich neu definiert. That picks me up out of the pit. Die mich hervorholt aus dieser Grube. Please come into my heart. Bitte komm in mein Herz. Forgive me for all my sins. Und vergib mir alle meine Sünden. And cleanse me. Und reinige mich. And walk with me. Und gehe mit mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.